Ja, guten Morgen, hallo. Ich freue mich, hier zu sein. Ich weiß gar nicht, wann war ich das letzte Mal hier gewesen? Es war letztes Jahr, kann das sein? Ja, also einige bekannte Gesichter, an einige kann ich mich nicht mehr ganz so erinnern. Aber ja, ich freue mich, dass wir das gemeinsam haben. Wenn Jesus groß gemacht wird, dann ist man überall zu Hause, wo Jesus groß gemacht wird. Ich will nur einen ganz kleinen Abriss machen, bevor ich anfange mit der Wortverkündigung. Ich komme ganz frisch vorletzte Woche aus Israel zurück. Ich war mit einer Gruppe von 15 Leuten da. Ich habe über ein Missionswerk, wo ich mit Vorsitzender bin, was ich vor 2 Jahren gegründet habe, eine Israel-Reise angeboten. Warum sage ich das? Weil es fing schon israelisch an. Kadosh haben wir heute Morgen gesungen. Einige Liedtexte erinnern mich an Israel. Da wo Jesus der Mittelpunkt ist, da fühlt man sich zu Hause. Wir waren in Israel in einem vielen historischen Städten, und was ich sagen möchte, ist, Menschen aus allen Konfessionen und aus allen, wie sagt man, Denominationen sind da gewesen. Also wenn man zu gewissen Städten hinfährt, zum Beispiel Golgatha oder die Grabeskirche, wer schon mal in Israel war. Darf ich mal kurz fragen, wer war schon mal in Israel gewesen? Okay, doch und ganz, ganz wenige. Es macht süchtig, wenn man einmal da war. Deshalb kann ich gar nicht anders, da noch 2, 3 Worte drüber zu verlieren, weil ich auch angesprochen worden bin. Kurz und gut, Menschen aus allen Konfessionen und Richtungen sind da gewesen. Und was sehr interessant ist, wenn man wenn man da hinkommt und so seine eingefahrene Meinung hat, dann stößt man da schnell an. Weil es kann vieles einen vielleicht denken lassen. Vieles ist ja nur Kult. Also Kult in dem Sinn von Kultur oder von etwas Eingefahrenem. Wenn Menschen den Grabstein oder den Stein küssen, wo Jesus ausgepeitscht worden ist, wo man sagt, da war das, dann kann man schnell denken, das ist viel Religiosität. Aber ich möchte das ganz, ganz bewusst nochmal betonen. Euch und uns ermutigen, oder generell mich als Christ möchte ich auch immer wieder ermutigen, auch mich als Pastor, und ermutige alle, immer über den Tellerrand hinwegzuschauen. Und für mich stellt sich die Frage, egal wo ich bin, egal wo ich hinkomme, egal wo ich hinreise, haben Menschen Jesus lieb? Und der Rahmen außenrum, das ist letzten Endes immer nur so eine, manchmal eine ganz unwichtige Sache. Aber die Hauptsache, die sich stellt, oder die Hauptfrage, die sich doch bei uns Christen stellt, ist doch, haben wir Jesus lieb, oder? Und das lebt man dann auf ganz unterschiedliche Art und Weise aus, ne? Der eine, der kleidet sich sonntags ein bisschen anders wie der andere hat gewisse Rituale, die er einhält, aber wenn man im Konsens oder unterm Strich sagen kann, ich habe Jesus lieb, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und dann zählt der äußere Rahmen, der zählt dann nicht. Deshalb fühle ich mich wohl, wo Jesus groß gemacht wird. Und das habe ich heute Morgen hier auch gemerkt. Ich finde es schön, wenn Lobpreiszeiten da sind, wo man Gott einfach anbetet, weil man Jesus lieb hat. Hat vorher jemand gebetet, wenn Jesus wiederkommt, uns entrücken wird in den Wolken und seine Gemeinde holt. Ich persönlich glaube, das dauert nicht mehr lange. Wenn man sich die ganzen Weltgeschehnisse anschaut. Gut, da würde ich jetzt in ein anderes Thema reinkommen, möchte uns aber ermutigen, unseren Blick auch jetzt in der Wortverkündigung, und das passt einleitend dazu, unser Blick in der Wortverkündigung auf Christus gerichtet zu haben. Es sind jetzt nicht meine Worte, die jetzt zählen. Natürlich, Gott gebraucht mich, um etwas in euer Herz hineinzulegen. Aber ich möchte euch ermutigen, euer Blick auf Christus zu richten. Denn kein Mensch kann übernatürliche Dinge vollbringen, kein Mensch kann Heilung verbringen, kein Mensch kann Herzen verändern. Nur das kann Christus allein. Ich möchte mal ganz kurz beten, und dann komme ich in die Wortverkündigung hinein. Lieber Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du an diesem Morgen da bist. Herr, du warst bereits da und du bist mit uns, und ich danke dir dafür, dass du an diesem Morgen das in unseren Herzen tust, was du dir vorgenommen hast, nämlich dich, Jesus, groß zu machen. Ich bitte dich, dass du mich dazu gebrauchst, Herr, die Worte, die ich ausspreche, dass du sie in die Herzen lenkst, da wo sie hineinpassen. Herr, und dass du groß gemacht wirst. Ich preise dich dafür. Amen. Amen. Ja, ich möchte euch heute Morgen etwas weitergeben und es schadet nicht, über den Herrn zu sprechen. Deshalb habe ich gerade gesagt, Jesus als Mittelpunkt. Und genau das ist mein Thema für heute Morgen, was ich uns vor Augen malen möchte. Jesus, unser Vorbild. Ich habe mich oft gefragt, auch als ich in Israel jetzt wieder gewesen bin, und ich frage mich das sehr oft, was hat Jesus so eine, wie kann man sagen, so eine Durchschlagskraft gegeben? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Alles, was Jesus getan hat, hat immer 100% Erfolg gehabt. Alles. Jesus hat niemals Misserfolg gehabt. Selbst als Jesus den Pharisäern und den Juden ausgeliefert worden ist, von seinem eigenen Volk, in sein eigenes Volk hinein ausgeliefert worden ist, und nachher durch die Römer dann gekreuzigt worden ist, selbst das ist in seinem Plan gewesen. Selbst das hat Erfolg gehabt. Selbst als Jesus am Kreuz hing und der Teufel meinte mit seinen ganzen Dämonen um ihn herum, die wo wahrscheinlich viel, viel in der unsichtbaren Welt passiert ist, wo die Hölle wahrscheinlich dachte, jetzt ist unsere Stunde des Sieges gekommen. Selbst da hat Jesus 100%igen Erfolg gehabt. Was hat Jesus gesagt, bevor er sein Haupt geneigt hat und gestorben ist? Es ist vollbracht. Und er neigte sein Haupt und dann ging es richtig los. Dann ist Jesus, heißt es, Jesus ging dann in die Unterwelt und verkündete, in die Totenwelt und verkündete die gute Nachricht. Ich sage immer, dann wurde aus Totenwelt, wurde auf einmal Himmel. Alles, was Jesus angefasst hat und getan hat, hat 100% Erfolg gehabt. Durchschlagskraft nenne ich das mal. Und ich frage mich, was ist das Geheimnis daran? Frage ich mich immer wieder. Und ich meine, ein Stück weit, was ich heute Morgen weitergebe, ist ein Stück weit Erkenntnis. Es ist nicht die 100%ige Erkenntnis, dann wäre ich Gott. Natürlich, ich habe Christus in mir. Die volle Power, die volle Herrlichkeit in mir, wie sie auch in dir ist. Und manchmal erlaubt Gott uns so ein Stück Erkenntnis aus seinem Wort zu bekommen, um uns immer ein Stück weiterzubringen. Ich meine, ein Stück weit erkannt zu haben, was Jesus seine Durchschlagskraft und seinen, ich sag einmal, Erfolg ausgemacht hat. Übrigens, Jesus hat niemals als Ziel gehabt, und dazu möchte ich uns heute Morgen nicht ermutigen, als Ziel Erfolg zu haben. Das ist eine falsche Priorität, sondern die Priorität richtig zu setzen. Jesus hat nämlich niemals Erfolg als Ziel gehabt, sondern Jesus hat immer Reich Gottes als Ziel gehabt. Und das hat Menschen beinhaltet. Alles, was Jesus getan hat, hat sich eigentlich größtenteils oder fast nur darum gedreht, Reich Gottes sichtbar zu machen und Menschen in das Reich Gottes hineinzubringen. Und das war der ganze Erfolg und das war alles, worauf Jesus Wert gelegt hat. Deshalb möchte ich, und die Lesung heute Morgen ging um dieses Thema. Als ich in Israel war, wir waren an verschiedenen Stellen gewesen, wo Jesus geheilt hat. Hier in dieser Geschichte geht es um einen Gelähmten. Am Teich Bethesda, da waren wir auch in Israel gewesen. Oh, ich bin nächstes Jahr wieder da. Ich freue mich schon darauf. Wenn man liest die ganze Bibel aus einer ganz, ganz anderen Sicht. Wenn man da steht und sich das vor Augen malt, was Jesus da getan hat. Jetzt haben wir die Geschichte mit dem Lahmen am Teich Bethesda. Geheilt von Jesus. Und was ist da rausgekommen? Widerstand. Was haben die Pharisäer zu Jesus gesagt? Und ich nehme es mal so ein, was heißt einleitend, auch schon als Teil der Predigt mit hinein. Als Jesus den Mann geheilt hat, kamen die Pharisäer und haben gesagt, wow, Jesus, endlich, jetzt erkennen wir dich als den wahren Messias, als Gott, der auf die Welt gekommen ist. Stark, super, lasst uns den Messias groß machen. War das die Reaktion? Nein. Ganz, ganz anders, ne? Die Pharisäer, die kamen an. Die Juden und die Schriftgelehrten, und dann heißt es, jetzt waren sie Vers 18, Johannes 5, Vers 18. Nach dieser Antwort waren die Juden erst recht entschlossen, Jesus umzubringen, denn Jesus hatte nicht nur ihre Sabbatvorschriften missachtet, sondern gar Gott seinen eigenen Vater genannt und sich dadurch Gott gleichgestellt. Warum sage ich das? Aus einem ganz wichtigen Grund. Wenn wir Jesus nachfolgen, ist das ganz oft so, dass wir Widerstand bekommen. Und wir leben in einer Zeit, wo es übrigens global gesehen und auch historisch gesehen niemals zuvor eine so starke Christenverfolgung hat es immer gegeben, und die Verfolgung der Juden und der Christen, die Jesus nachgefolgt sind, ist immer die Priorität beim Teufel auf der ersten Liste gewesen. Warum? Weil es Gottes Volk ist. Aber wir leben in einer Zeit, wo niemals so von der Menge her und vom Druck, so ein großer Druck und so eine große Verfolgung im Erdkreis lag. Wenn wir Jesus nachfolgen, bekommen wir Widerstand, garantiert. Aber Jesus hat uns eins aufgezeigt, und wenn wir Jesus nachfolgen, Jesus als unser Vorbild haben, können wir trotz des Widerstands Durchschlagskraft haben. Mehr als das, was Prinzipien in der Welt uns gelehrt wird. Das Interessante ist, gut, Jesus hatte hier den Widerstand gehabt, und das ist auch sehr interessant, aus den eigenen Reihen oder von Menschen, die dachten, sie folgen Gott nach, von den Schriftgelehrten. Habt ihr euch mal darüber Gedanken gemacht? Die Schriftgelehrten dachten, sie tun das Richtige und sie ehren Gott. Das ist auch eine ganz interessante Sache. Die Pharisäer, die Juden, die Jesus nachher letzten Endes auch haben ans Kreuz nageln lassen, gut, die Römer haben es ausgeführt, die dachten, sie tun das Richtige und ehren damit Gott. Das ist ja auch mal eine ganz, ganz interessante Sache. Wie viel mehr wichtiger ist es da, dass wir unseren Blick auf Jesus gerichtet haben, um wirklich das Richtige zu tun? Da haben die Juden gesagt zu den Schriftgelehrten, oh, an einem Sabbat, er bricht die Sabbatvorschriften. Ist übrigens bis heute so, dass der Mensch immer versucht, Gesetze einzuhalten. Gesetze, Gesetze, Gesetze. Warum? Um Gott wohl zu gefallen. Und das funktioniert nicht. Das kommt mir jetzt gerade in den Sinn, an eine Situation denken. Als wir ich komme wieder auf Israel zurück, als wir in Israel waren, haben wir uns auch viel unterhalten als Gruppe darüber, über die Juden, über die Sabbatvorschriften. Und das ist heutzutage immer noch so. Am Schabbat hält man Ruhe. Da gibt es im Hotel Aufzüge, die auf den Sabbatmodus eingestellt sind, weil man darf ja nicht arbeiten. Und dadurch gefällt man Gott wohl, wenn man das Gesetz einhält. Der Aufzug am Sabbat ist so eingestellt, entweder gibt es einen separaten, und ansonsten wird er auf den Sabbatmodus eingestellt. Wenn das Hotel 10 Etagen hat, fährt er die ganze Zeit rotierend, Etage 1, dann in Etage 2, dann geht die Tür auf, dann geht sie zu. Er fährt die ganze Zeit die ganzen Etagen ab, egal ob man, und man kann, man darf die Knöpfe nicht drücken, weil Knöpfe drücken bedeutet Arbeit. So fährt er von oben nach unten die ganze Zeit. Das ist die Realität. Ich war auf Toilette, stand vor dem Pissoir, auf der Männertoilette, und dachte, ich gucke nicht richtig, da steht ein Schild. Diese Toilette ist mit einem automatischen Sensor versehen, der die Spülung betätigt. Es ist am Sabbat verboten, diesen Sensor zu betätigen. Das liest man, während man sein kleines Geschäft verrichtet. Man hält dadurch die Sabbatvorschriften. So, jetzt aber mal zurück in diese Geschichte hinein. Das haben die Pharisäer Jesus vorgeworfen. Er bricht den Sabbat. Noch einmal, warum sage ich das? Wenn wir Jesus nachfolgen, wird es nicht immer oder ist gerade dann der Teufel daran interessiert, uns Widerstand zu bringen. Ich bin der Meinung, umso mehr Widerstand wir bekommen, das bestätigt uns doch meistens nur, dass wir auf dem richtigen Weg sind, oder? Was hat Jesus seine Durchschlagskraft ausgemacht? Jesus hat Entscheidungen getroffen. Ich werde gleich noch sagen, nach welchem Prinzip er die Entscheidung getroffen hat. Das haben wir in dem Text vorher gelesen. Wusstest du, dass Entscheidungen immer zu Resultaten führen oder zu Ergebnissen, ob du möchtest oder nicht? Ganz einfaches Beispiel. Wenn du an der Ampel stehst und die Ampel wird grün und du fährst los, führt das zum Resultat, dass du dem Ziel näher kommst. Sagst du, ich brauche keine Entscheidung zu treffen, dann stehst du an der Ampel und fährst nicht los. Auch das führt zu einem Resultat. in Deutschland, dann fangen sie an zu hupen und dann wird das Fenster runter gemacht, dann wird nochmal gebrüllt, du Hornochse, fahr weiter. Auch das führt zu einem Resultat. Entscheidungen, die wir treffen, führen immer zu Resultaten. Die Frage ist nur, was richtet das aus? Entscheidungen, die du triffst oder die Jesus getroffen hat, die haben Jesus beeinflusst, negativ oder positiv. Oder haben das Umfeld beeinflusst. Alle Entscheidungen, die du triffst in der Nachfolge mit Gott, werden dich beeinflussen, positiv oder negativ. Jetzt kommt noch was Schönes. Entscheidungen triffst du immer alleine. Das ist manchmal eigentlich vielleicht, ne, das wollen wir manchmal nicht, aber das ist die Wahrheit. Entscheidungen, du bist alleine für deine Entscheidung verantwortlich. Und das war Jesus auch. Und Jesus hat uns dabei ein sehr, sehr schönes Vorbild gegeben. Noch einmal, Entscheidungen triffst du immer alleine. Da, wo du heute bist, das ist wahrscheinlich aufgrund dessen, welche Entscheidung du getroffen hast. Das Resultat von Entscheidungen, die du getroffen hast. Oftmals nehmen wir, und da komme ich jetzt wieder auf Jesus zu sprechen, auf Gott zu sprechen. Wir nehmen oftmals für Entscheidungen, die wir treffen, unsere eigenen Erfahrungen oder unsere angebliche Weisheit als Grundlage. Und da möchte ich uns heute Morgen mal so ein bisschen einspuren, dass nämlich das genau nicht immer das Richtige ist. Ich komme zurück zum Anfang. Wenn wir Durchschlagskraft haben wollen, wie Jesus Durchschlagskraft hatte und in unserem Leben mit Gott weiter vorankommen wollen, brauchen wir Jesus als Vorbild. Da kommen wir gar nicht dran vorbei und das tut auch nicht weh. Das ist nur fördernd. Es gibt ja immer so Leute, die sagen, oh, wenn ich Gott nachfolge, dann muss ich so viele Abstriche machen. Davon habe ich in der Bibel noch nie was gehört, dass die Nachfolge mit Gottes ohne Freude ist. Natürlich, es gibt Widerstand. Aber ich habe in meinem Leben erfahren, wenn ich Gott vertraue, habe ich über die Umstände hinaus eine Zuversicht und eine Freude und einen Halt in meinem Leben, den die Welt überhaupt nicht verstehen kann. Ich bin ja zwei, drei Tage in der Woche als Seelsorger in einem Seniorenpflegeheim in Berlin. Und wie oft kriege ich da zu hören, Herr Seelsorger, ich sage, oh, ich fühle mich jetzt, ob ich da an der Decke oben schwebe. Ich sage, mein Vorname ist Ruben oder Herr Vetter. Herr Seelsorger, ich bewundere Sie ja, wie Sie das machen. Wo nehmen Sie diese Kraft her, dass Sie das alles nicht so belastet? Ich sage, ja, kommen Sie mal zum Kaffee, dann erkläre ich Ihnen das mal. Habe ich einer Frau, vor ein paar Wochen habe ich ihr ein kleines Andachtsheft geschenkt. Mit ihr ein langes, gutes Gespräch gehabt und ihr das zwei, drei Mal alles erklärt, was es das Evangelium ihr erklärt und das Vertrauen auf Gott setzen. Und auch nach ein paar Wochen kommt sie zu mir, hat so ein Andachtsheft, wo sie Notizen reinschreiben kann, hat sie von mir bekommen. Und nach ein paar Wochen kam sie zu mir, hat gesagt, du Ruben, also wir waren jetzt mittlerweile auf Perdue, du Ruben, das funktioniert ja, das ist so toll, das gibt mir so viel Kraft und jeden Tag, oh, das hat mir letzte Woche richtig Kraft gegeben. Ich sage, habe ich doch von Anfang an gesagt. Warum hast du das nicht früher gemacht? Es ist doch unser, damit punkten wir doch, sage ich mal so in Anführungsstrichen, es ist doch das Evangelium ist doch unsere Kraft und nicht unsere Schwäche, oder? Also ich bin stolz darauf, Christ zu sein, ich bin stolz darauf, einem mächtigen Gott nachzufolgen. Ich stelle mir das so vor, dass unser Leben sowieso umgeben ist von einer Heerschar von Engeln. Und unser Leben ist sowieso ausgefüllt mit Christus in uns. Deshalb können wir sagen, wenn wir Jesus als Vorbild haben, Christus in uns haben, dann sollten wir unsere Entscheidung nicht auf unserer eigenen Weisheit fällen, sondern fällen, weil wir auf Christus schauen. Im Englischen sagt man, Jesus als Vorbild, Role Model, Rollenmodell vielleicht, Model, das kennt ihr, ne? Wo einige der jüngeren Leute haben, meine Schwestern haben das auch mal angeguckt, meine Frau guckt das übrigens auch manchmal an, manchmal erwische ich sie dabei, wie heißt das? Germany's Next Topmodel. Und meine Frau guckt das nicht an, weil sie das jetzt Ikone oder sowas sind, den Klatsch und Tratsch, manchmal so einfach interessant, wie die sich da geben. Aber einige jüngere Leute haben doch einige von was man in Hollywood sieht, als Vorbild. Und man versucht, die nachzuahmen. Meine Schwester war vor x Jahren, als wir noch zu Hause alle gewohnt haben, war sie Fan einer Popgruppe, die Backstreet Boys. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist. Und das war so furchtbar, also für mich sowieso als junger Mann, das alles zu hören. Ne? Also die Plakate und das Haus ertönte von dieser Gruppe, die ich überhaupt nicht gerne mochte. Aber es hat das Leben geprägt. Und so ist das bei Jesus. Wenn Jesus unser Vorbild ist, prägt das. Wir sollen ihn nicht nachäffen, das wäre verkehrt. Wir dürfen ihn als Vorbild nehmen und uns von ihm prägen lassen. Und das gibt wiederum Durchschlagskraft. Im Englischen sagt man Power. Wenn er unser Model ist, unser Vorbild, dann treffen wir Entscheidungen gemäß nicht unserer Erfahrung, sondern gemäß Vertrauen auf Gott. Habt ihr das mal gesagt? Gott, ich vertraue dir. Bestimmt, ne? Also so die meisten von uns. Dass man im Gebet sagt, Gott, ich vertraue dir. Wisst ihr was? Das nimmt Gott sehr, sehr ernst. Ich möchte uns mal mit ein paar Leuten aus der Bibel vorstellen. Vertrauen ist eine Entscheidung. Wenn ich Jesus als Vorbild habe, muss ich entscheiden, ihm zu vertrauen. Das ist übrigens manchmal leichter gesagt als getan, aber es ist machbar. Manchmal bei uns, vielleicht auch Deutschen, vielleicht ist es eine kulturelle Sache, in so Kleinigkeiten ist das manchmal ein riesengroßer Schritt. Ich stelle euch mal jemanden vor, der ein großes Vertrauen haben musste. Wisst ihr, wir alle sind ja darauf manchmal gepolt, von Gott gesegnet zu werden. Also zumindest ich. Ich liebe es, wenn Gott mich segnet. Ich liebe es, wenn ich von Gott Segnung im Materiellen oder im Übernatürlichen bekomme. Das ist doch das, wo keiner was dagegen hat, oder? Ne? Wenn Gott einem Dinge schenkt, Erfolg schenkt, Gunst schenkt oder im Übernatürlichen Dinge schenkt, Gott durch einen wirkt, das ist eine ganz, ganz tolle Sache. Aber das hat einen Preis. Und ich wünsche mir viel, viel mehr Dinge, die ich durch Gott tun kann, weil ich auf Jesus schaue. Das hat einen Preis. Pass mal auf, ich stelle dich mal mit jemandem vor, der einen relativ hohen Preis gezahlt hat und eine sehr, sehr große Berufung auf seinem Leben gehabt hat. Und das ist Abraham. Vorher hieß er Abram. Kennen wir, ne? Was hat der für eine Verheißung gehabt? Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. 1. Mose Kapitel 12. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden. Ich werde dir viel Gutes tun. Deinen Namen wird jeder kennen und mit Achtung aussprechen. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wow, was für eine Verheißung. Das wird oftmals auch für uns genommen. Ne? Das nimmt man so in Anspruch, Verheißung Gottes aus der Bibel. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, möchte ich euch und mich natürlich auch zu ermutigen, Verheißungen Gottes aus der Bibel einfach zu lesen und zu sagen, hey, damit mache ich mich eins, das möchte ich so für mich innerlich proklamieren oder annehmen. Was hat das von Abraham aber abgefordert? Vertrauen. Deine Nachkommen sollen zu einem großen Volk werden und dann kommen die ganzen Segnungen. Passt mal auf, was Gott zu Abraham gesagt hat, was der für ein Vertrauen von ihm verlangt hat. Den Vers lese ich nämlich erst jetzt vor, der kommt davor. Der Herr sagte zu Abraham, geh fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Punkt. Jetzt stelle man sich das mal so ganz praktisch vor. Vertrauen, auf Gott vertrauen. Wisst ihr, dass Gott dann manchmal einfach sagt, okay, gut, und du sagst mir, du vertraust mir, dann lass uns das mal angehen. Das Detail an Abraham war, ganz einfach, steh auf, pack deine Sachen, verlass deine Freunde, deine Verwandtschaft und zieh los in ein Land, das ich dir zeigen werde. Jetzt stellt euch das mal ganz im Praktischen vor, was das für ein Vertrauen mit sich bringt. Abraham hat vielleicht einen Traum gehabt nachts, wo Gott zu ihm sprach, oder vielleicht war er irgendwo anders auf dem Feld und auf einmal spricht Gott zu ihm. Und dann kommt er zurück zu seiner Frau und macht das ganz schlau, fängt zuerst mit der Verheißung an und sagt, meine liebe Frau, ich bin hier jetzt herausgefordert, Gott mehr zu vertrauen. Und wenn ich das mache, Gott mehr zu vertrauen, Gott hat zu mir gesprochen, wenn wir das machen, hat Gott zu mir gesagt, großes Volk, Nachkommen, viel Gutes, Segnungen werden über uns kommen, Achtung wird über uns ausgesprochen werden, durch uns werden andere Menschen und Völker gesegnet werden, die ganze in Zukunft, Gott wird uns eine so große Nachkommenschaft geben. Ich kann mir vorstellen, dass er wahrscheinlich vielleicht damit anfing. Und wie seine Frau Sarai dann sagte, oh ja, das ist ja wunderbar, also das ist unser Gott, das ist fantastisch. Und dann hat sie vielleicht gefragt, und wie soll das geschehen? Ja, meine liebe Frau, wir packen unsere Sachen und gehen einfach los. Jetzt. Wohin? Wir packen unsere Sachen, gehen einfach mal los. Wo Gott uns schon hinführt. Ja, aber muss doch gesagt haben, wohin? Ja, in ein Land, das er uns zeigt. Wer mal in Israel war, der kann sich das so vorstellen. Wüste, Wüste, Oase und dann wieder Wüste, Wüste. Aber da fängt Vertrauen an. Wenn wir sagen, dass wir Gott vertrauen, dann nimmt er das sehr, sehr wörtlich, sehr, sehr wörtlich. Und das ist doch das Größte, was wir machen können, Gott unser Vertrauen schenken. Also Gott da regelgerecht so einen Schulungsspaß dann hat, uns damit hineinzunehmen, uns in die Nachfolge hineinzunehmen. Seid ihr noch wach? Okay, Matthäus 4. Einfach mal zwei weitere Beispiele. Matthäus Kapitel 4. Vers 18 ist das, glaube ich. Habe ich hier zumindest aufgeschrieben. Matthäus 4, Vers 18. Entschuldigt, Matthäus 4, Vers 21. Jetzt habe ich die falsche Bibelstelle aufgeschlagen. Ab Vers 18 geht's los. Matthäus 4, ab Vers 18. Als Jesus am See Genezareth entlang ging, schon wieder ist mir das Bild vor Augen, als es ja vor zwei Wochen war, sah er zwei Brüder, Simon, der später Petrus genannt wurde, und sein Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Wem ist Petrus ein Begriff? Uns allen, oder? Petrus, der Glaubensheld, der Draufgänger. Wow, das ist ein Draufgänger für Gott gewesen. Pass mal auf, wie sein Vertrauen auf Gott anfing. Und da forderte Jesus sie auf, also Jesus, überlegt euch das mal, sie waren am Fischen, warfen ihre Netze aus, und dann kam Jesus an, sieht sie und sagt ganz einfach, kommt mit mir, ich will euch zeigen, wie ihr Menschen für Gott gewinnen könnt. Sofort ließen die beiden Männer ihre Netze liegen und gingen mit ihm. Das hört sich alles so einfach an, ne? Weiter, Matthäus 4, Vers 21, hier geht's weiter, eine weitere Berufung. Nicht weit davon entfernt begegnete Jesus am Strand zwei anderen Fischern, den Brüdern Jakobus und Johannes. Sie saßen mit ihrem Vater Zebedäus im Boot und flickten Netze. Auch sie forderte Jesus auf, mit ihm zu gehen. Da verließen sie das Boot und ihren Vater und gingen mit Jesus. Das liest man so ganz einfach, ne? Stell dich das jetzt auch mal so ganz, ganz im Praktischen vor. Jakobus und Johannes flickten Netze mit ihrem Vater im Boot. Jesus kommt an und sagt, hey, Jakobus, Johannes, ich möchte euch zu Menschenfischern machen, vertraut mir. Papa, wir gehen los. Wann kommt ihr wieder? Keine Ahnung, wir folgen jetzt Jesus. Da liest man so ganz einfach drüber hinweg, ne? Und da sind nachher Glaubenshelden draus geworden. Ich möchte uns einmal daran erinnern, was das bedeutet, Gott zu vertrauen. Das bedeutet auch, etwas loszulassen. Aber auch gleichzeitig, wenn wir Gott vertrauen, dann kann Gott das nehmen. Und jetzt komme ich zu dem Anfang wieder zurück, um das mal rund zu machen. Dann kann Gott das nehmen und zu einer Durchschlagskraft für Menschen und für die Welt machen. Habt ihr euch mal die Frage gestellt, was ist Gottes Wille für mein Leben? Kennt ihr das? Oder was ist Gottes Wille jetzt in der und der Situation für mich? Ich habe mir solche Fragen oft gestellt. Was ist Gottes Wille für mich? Und die Bibel gibt uns eine ganz, ganz einfache Antwort darüber, nämlich, dass das prinzipiell eigentlich die falsche Frage ist. Was ist Gottes Wille für mich? Denn wenn ich diese Frage grundsätzlich in meinem Leben, und ich habe das mal eine Zeit lang gehabt, da hat Gott mich Gott sei Dank vor ungefähr 2 Jahren rausgeholt, oder vor 3 Jahren. Wenn ich permanent frage, was ist Gottes Wille für mein Leben, dann habe ich eine Priorität irgendwie falsch eingeordnet. Nämlich dann stelle ich fest, Es geht gar nicht mit dieser Frage darum, Gott, was ist eigentlich dein Wille, sondern die Frage, Gott, was ist für mich gut? Oder? Macht das Sinn? Wenn ich frage, Gott, was ist dein Wille für mein Leben, möchte ich uns mal ermutigen, einfach mal zu schauen oder die Frage mal umzuformulieren und das Gebet mal umzuformulieren. Nicht, Gott, zeig mir deinen Willen für mein Leben, sondern Gott, was ist dein Wille durch mein Leben? Macht das Sinn? Dann habe ich erstmal Jesus als Vorbild und sage, Gott, es geht gar nicht um mich. Dann habe ich Jesus als Vorbild und sage, Gott, Jesus, was ist dein Wille? Und wenn es um dein Wille geht, dann möchte ich mich damit eins machen. Und dann frage ich dich, was ist dein Wille, den du durch mein Leben bewirken möchtest? Und das war die Durchschlagskraft, die Jesus hatte. Passt mal auf. Wir kommen zum Anfangstext zurück, um da zurückzukommen, in die Zielgerade hineinzukommen. Johannes Kapitel 5, da komme ich nochmal zurück. Johannes Kapitel 5. Vers 19. Zu dieser Anschuldigung der Juden sagte Jesus, ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun. Jesus hat gerade einen Gelähmten geheilt. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihn noch größere Wunder tun lassen, sodass ihr staunen werdet. Das ist Jesus sein Geheimnis gewesen. Er tat nichts, was er nicht vorher schon, ich sag einmal, im Himmel oder im Herzen und dadurch im Himmel gesehen hat. Das ist das, was Jesus getan hat. Ich frage mich ganz oft, oder ich erlebe ganz oft und leider viel zu wenig, so möchte ich das mal bezeichnen, ganz oft und viel zu wenig, aber hoffentlich immer mehr, dass mir das genauso geht. Manchmal, wenn ich mit Leuten rede, weiß ich genau vorher, wie sie reagieren werden. Manchmal, bevor ich in eine Situation hineinkomme, weiß ich ganz, ganz genau, ob die Person offen ist für das, was Gott durch mich sagen möchte. Und dann macht das unheimlichen Spaß. Ich weiß nicht, kennt ihr das Wort Eingebung oder Intuition oder sowas? Und das ist eine ganz interessante Sache, dass man Dinge manchmal vorher einfach schon abspürt, oder innerlich weiß, weil man mit Gott verbunden ist. Und dann agiert man nicht aus eigener Kraft heraus, sondern dann agiert man aus der Kraft Gottes heraus. Und dann agiert man, weil man Gott als Vorbild hat. Gott, ich möchte nichts tun, was du mir nicht vorher gezeigt hast. Oder wo du nicht sagst, okay, go, let's go for it. Lass uns dem nachgehen. Und dann macht das doch so viel mehr Spaß. Das Leben mit Gott, erstens. Dann ist das natürlich Kampf, aber dann ist der Kampf kein Kampf mehr, sondern dann ist der Kampf letzten Endes schon gewonnen. Das ist ja auch übrigens biblisch. Der Kampf ist für uns schon durch Christus gewonnen. Deshalb müssen wir uns nur an den dran klammern, der den Kampf schon gewonnen hat. Und dann, wie gesagt, dann Menschen sprechen von Burnout. Aber ich habe Jesus niemals sprechen gehört von Burnout. Und ich habe Jesus immer nur und die Bibel nur sprechen gehört vom Burn-in. Innen drin zu brennen für Gott. Innen drin zu brennen für Gott. Und dann kommen Dinge auch ganz schnell wieder ins Lot, ins Ruder hinein, wenn wir Jesus an die erste Stelle setzen. Ich schließe hiermit ab mit dem, was Jesus wichtig war. Um auf Jesus zu schauen. Jesus unser Vorbild. Jesus hat gesagt, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, denn er ist immer oder er ist bis jetzt am Wirken. Im Englischen heißt es, er ist always at work. Er ist bis jetzt am Wirken. Gott war am Wirken und Gott ist am Wirken und Gott wird am Wirken sein. Das ist dieser Sprachgebrauchte, der uns hier aufgezeigt wird. Und was Jesus hier eigentlich sagt ist, und deshalb dürfen wir Jesus als Vorbild nehmen, da Gott am Wirken ist, ist nicht die Frage, ob wir was tun können oder ob Gottes Wille durch uns gewirkt werden kann, dann ist die Frage aber, was möchte Gott, dass wir bei ihm sehen, dass wir weitergeben an andere? Das macht dann einen ganz, ganz anderen oder neuen Sinn. Wir sehen oder Jesus sah und handelte genauso, wie der Vater gehandelt hat. Jesus sah, wie der Vater handelte, und dann handelte er, wie der Vater handelte. Und dann kam Durchschlagskraft, dann sind Wunder passiert, dann ist aus Licht, aus Finsternis Licht geworden. Ich schließe ab damit und möchte dich ermutigen, nicht Entscheidungen zu treffen, sondern wenn du Jesus als Vorbild hast, triffst du wahre Entscheidungen. Entscheide dich, ihn zu sehen und ihn als Vorbild zu haben. Entscheide dich, nichts aus eigener Initiative zu tun. Leute, ich bin da auch nicht perfekt dran, das gebe ich zu. Aber ich stelle immer wieder fest, wenn ich Dinge aus eigener Initiative tue, dann laufen sie manchmal auf oder oft auf. Aber ich stelle dann auch fest, wenn ich Dinge aus Initiative tue, weil ich auf Christus schaue, dann hat das immer Durchschlagskraft. Und manchmal fragt man sich im Nachhinein, was war ich nur so dumm, warum habe ich nicht auf Gott gehört? Kennt ihr das? So, warum habe ich da nicht auf Gott gehört? Habe ich jetzt vor ein paar Tagen wieder erfahren. Jemand, der arbeitslos ist, den hätten wir segnen können mit einer Sache, dass es ihm richtig gut gegangen wäre. Und dann entpuppt sich das, will ich jetzt im Einzelnen nicht sagen, dann entpuppt sich das im Nachhinein, dass als ich der Sache jetzt erst nachgegangen bin, dass diese Firma, mit der ich Kontakt aufgenommen habe, gesagt hat, ja, da sind Sie jetzt 2 Monate zu spät. Vor 2 Monaten hätten wir in ein Gespräch kommen können, hätten wir eine Vereinbarung treffen können. Und die Eingebung für die Person habe ich vor ungefähr 2 bis 3 Monaten gehabt. Gott hat immer perfektes Timing. Die Frage ist, ob wir uns damit eins machen. Entscheide dich, nichts aus eigener Initiative zu tun und entscheide nur das zu tun, was du den Vater tun siehst. Ich möchte mit uns gerne nochmal beten und das mit uns oder einfach nochmal erlauben, dass das vertieft wird. Herr Jesus, ich danke dir, dass wir heute sehen durften und verstehen durften, dass du nicht nur Durchschlagskraft hattest, sondern weil du auf den Vater geschaut hast. Weil du dich als Mensch in dem Moment auf den Vater verlassen hast. Als Mensch deine Kraft von Gott geholt hast. Dass du deswegen so viel Erfolg hattest. Und dass alles gesegnet war, was du angegangen bist. Herr, wir wünschen uns für unser eigenes Leben, dass wir nicht als Priorität Erfolg haben, sondern wir wünschen uns, dass wir auf dich schauen. Damit Dinge vielleicht dann, Herr, wieder ins Lot kommen. Und ich danke dir dafür, dass wenn wir auf dich schauen, dass es automatisch oder ein Resultat ist, dass Dinge wieder sich einrenken, dass Dinge in Ordnung kommen, Herr, wenn wir auf dich schauen und nach dir handeln, was wir dich tun sehen, danach handeln. Ich danke dir, dass dann Segnungen freigesetzt werden. Und ich möchte uns einfach fragen, während wir alle die Augen geschlossen halten, bitte, möchte ich einfach mal hineinfragen, als Moment, in dem jeder Einzelne jetzt einfach so vor Gott steht, ob jemand darauf reagieren möchte und sagen möchte, jawohl, ich entscheide mich heute Morgen ganz neu, Jesus als mein Vorbild zu sehen, Jesus nachzufolgen. Vielleicht ist dem einen oder anderen etwas innerlich verloren gegangen. Oder vielleicht merkst du, das ein oder andere ist so kraftlos. Oder irgendwas ist aus der Spur geraten. Während wir alle die Augen geschlossen halten, möchte ich fragen, wenn du diese Entscheidung triffst, dann gib doch einmal ein ganz kurzes Zeichen mit deiner Hand. Dankeschön. Danke. Ist da noch jemand da? Danke. Dankeschön. Ist noch jemand da, der darauf reagiert? Dankeschön. Ja. Und ich bete nochmal. Lieber Herr, ich danke dir dafür, dass du es bist, der auch jetzt in diesem Moment, wo Entscheidungen getroffen worden sind, auf dich zu schauen, dass du herausforderst. Herr, dass du aber auch an die Hand nimmst. Und ich empfinde einfach auch für diejenigen oder für den einen oder anderen, der sich gemeldet hat, einfach das Wort, dass Gott dir sagt, ich hab dich doch in meiner Hand. Das ist so der erste Zuspruch, den jemand heute Morgen hören soll. Ich hab dich doch in meiner Hand. Ich werde dich leiten. Du bist an meiner Hand. Und ich stehe für dich ein, weil du mir vertraust. ich stehe für dich ein, weil du mir vertraust. So danke ich dir, Jesus, dass du es bist, der uns führt und leitet. Wir sagen ganz bewusst, wir setzen unseren Blick und unser Vertrauen auf dich. In Jesu Namen. Amen. Amen.